1. Danik sprach Jahwe zu Mose, dass noch ein letztes Plage über den Pharao und die Ägypter bringen Word. Infolgedessen Word der Pharao die Israeliten nicht nur sehen lassen, sondern sie sogar gewaltsam aus dem Land vertrieben. 2. Mose sollte dem Volk befehlen, dass jeder Israelit von seinem ägyptischen Nachbarn und jede Israelitin von ihrer Nachbarin Silben und Goldin Gegenstand fordern sollte. 3. Jahwe sorgte dafür, dass das Volk Israel bei den Ägypten hos ansehen genus. Darüber hinaus war Mose selbst in Ägypten, sowohl bei den Hoflingen als auch bei den Untertanen des Pharao, se angesehen. 4. Daraufhin wirken die Mose, so spricht Jahwe, mitternacht word ich durch ganz Ägypten sehen. 5. Dann word jeder Erstgeborene Sohn in Ägypten sterben, angefangen vom Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis hin zum Erstgeborenen der Sklaven und der Handmühle. Orchel Erstgeborenen in Tier werden sterben. 6. In ganz Ägypten word ein großes Jammergeschrei entstehen, why es noch nie zuvor gegeben hat und auch niemals wiedergeben word. 7. Doch bei den Israeliten word kein Hund bellen, weder gegen Mensch noch wie. Die Soljuk sagen, dass Jahwe einen deutlichen Unterscheid zwischen den Ägypten und den Israeliten macht. 8. Daraufhin werden all den Hoflinge zu mir kommen, sich vor mir niederwerfen und mich anflehen, sie doch weg, du und all den Lut, die dir folgen. Erst danach word ich gehen. Anschließen verlies Mose den Pharao in großem Zorn. 9. Jahwe aber sprach zu Mose, dass der Pharao ihnen nicht nachgeben word, damit Jahwe noch viel weitere Wunder in Ägypten vollbringen konnte. 10. Mose und Aaron vollbrachten all dies Wunder vor dem Pharao. Doch Jahwe verstock den Schin des Pharao, so dass diese die Israeliten nicht aus seinem Land sehen ließ.